fällt das Sparen heutzutage doch jedem schwer. Und einen großen Sparbetrag hat keiner mehr. Denn Kapital und Zinsen, die gingen in die Binsen. Und seit dem Putsch das Geld sagt sich die ganze Welt. Ob wir sparen oder nicht, ist doch gleich. Denn wir werden sowieso nicht mehr reich. Ob wir sparen oder nicht, ist egal. Darum freuen wir uns heute noch einmal. Ob wir sparen oder nicht, ist egal. Darum freuen wir uns heute noch einmal. Fast überall in jedem Land fehlt es an Geld, weshalb auch der Valutastand sich nirgends hält. Und weil jetzt die Devisen das Dasein uns vermiesen und uns ne Nase drehen, wir auf dem Standpunkt stehen. Ob wir sparen oder nicht, ist doch gleich, denn wir werden sowieso nicht mehr reich. Ob wir sparen oder nicht, ist egal. Darum freuen wir uns heute noch einmal. Ob wir sparen oder nicht, ist egal. Darum freuen wir uns heute noch einmal. Wer sich da ärgert noch und noch, der ist ja toll. Es kommt im Leben eben doch, wie's kommen soll. Heute sind wir reiche Leute und morgen sind wir Pleute und übermorgen putsch durch einen kleinen Putsch. Ob wir sparen oder nicht, ist doch gleich, denn wir werden sowieso nicht mehr reich. Ob wir sparen oder nicht, ist egal. Darum freuen wir uns heute noch einmal. Ob wir sparen oder nicht, ist egal. Darum freuen wir uns heute noch einmal.